Hallo! Ganz verschiedene Einstiege hier. Ich wollte voll euphorisch rein und dann habe ich gesehen, wie du Luft nimmst zu einem großen Seufzer. Ja, ich musste selber. Ich habe mich dann ein bisschen gebremst. Ich musste eine Träne verdrücken. Eine Träne, einen Seufzer rauslassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge, die gleichzeitig auch die letzte Folge ist. Ich weiß nicht, warum ich jetzt mit dem bayerischen Dialekt angefangen habe. Ja, hat sich in Grenzen gehalten. Hat sich in Grenzen gehalten, ja, okay. Aber ja, ich war mir doch ein bisschen weh zumute, als ich unser Intro nochmal gehört habe. Mit den Geräuschen vor allem im Hintergrund. Da war ja viel los. Es war diesmal richtig viel los. Wir sind nämlich mit neuer Technik am Start. Also zur 50. und letzten Folge legen wir hier nochmal richtig los. Der Laptop steht bereit für crazy Telefonanrufe später. Also bleibt dran. Und wir laufen nicht mehr auf Batterie, sondern wir haben jetzt hier endlich mal unser Ladegerät, das ungefähr 8 Batterien pro Sitzung leer nubbelt. Haben wir jetzt endlich mal ein Netzteil angeschlossen. Das heißt, es wird die große 24-Stunden-Folge. Hey! Ich hoffe, ihr habt euch Zeit mitgebracht. Genau, wir senden durch bis zum 2. Januar. Genau, bis Lockdown-Ende. Ja. Da sind wir jetzt live für euch dabei. Wir sterben live on air. Setzt euch auf die Couch, holt euch eine Wärmflasche. Macht euch ein Bier auf, es geht los. Also beides am besten. Ja. Aber wir starten natürlich klassisch, oder? Ja, also auf jeden Fall klassisch. Wir gehen zum Plan. Mhm. Wir haben jetzt Mittwoch heute, weil wir mussten heute lange was tun für den Podcast. Ja, es gibt eventuell noch eine kleine Weihnachtsüberraschung am 24. Ja, wir legen euch ein dickes Ei und dann bauen. Ja, genau. Also auch wenn es die letzte Folge ist, lohnt sich vielleicht an Weihnachten oder auch über die Weihnachtsfeiertage nochmal Spotify zu öffnen und zu schauen, was da zu schauen, was wartet. Kommt da noch. Es wird auf jeden Fall euch umhauen. Es wird ein Knaller, ja. Das wird auch sein. Also es lohnt sich. Also, lohnt sich. Ja. Wirklich. Und auch diese Folge lohnt sich. Die ist so voll mit Specials und Extras. Gästen und Feuerwerk. Gästen, ja. Ja, wir haben geil. Keine Kosten und Mühen gescheut. Nee, wir haben richtig aufgefahren nochmal. Ja. Für euch 20 Hansels. Oder mehr. Vielleicht sind es auch 22. Ich glaube, mittlerweile sind es über 80. Okay. Also gut. Jo, dann lass doch mal in die vergangene Woche gehen. Es war am Montag, gab es das Pfannengyros vom Schwein mit Sojagyros. Tzatziki, tzatziki, avia, aia, avia. Aiva. Danke. Avia. Nein, also das doppelte Tzatziki, das war tatsächlich der Fall. Also ich hatte einen ordentlichen Klatscher Tzatziki drauf. Ich war nämlich mal wieder. Ein dicker Hund war da drauf. Richtiger dicker Hund. Hast du auch mit To-Go mal wieder? Ja, deswegen sage ich ja. Ich fand es aber schwieriges To-Go-Essen mal wieder. Ah, ich habe es mit Freude richtig zusammengepanscht. Ja, so richtig Manche draus gemacht. Alles rein. Alles zusammengerührt. Konnte man dann... Also ich hätte noch mehr essen können von hier, so richtig in Völlerstimmung. Ja, ja. Ich war danach schon relativ voll. Ja, ich habe vielleicht die kleine Box mitgenommen, kann auch sein. Aber ich finde schon tatsächlich, dass die Portionsgrößen sind gerade dick, habe ich das Gefühl. Ich finde, man macht so zu Hause auf den Teller drauf und kennt so die Tellergrößen, die man zu Hause hat. Ach so. Wo man weiß, okay, wenn ich selber koche, dann mache ich den Teller so voll und dann ist eigentlich gut. Und jetzt haut man so dieses Tupper in den tiefen Teller und denkt so, es passt gar nicht ganz rein, es stapelt sich bis oben hin, du denkst, fuck, wie ist denn das? Aber machst du, wenn du selber kochst, nach einem Teller machst du Schluss, oder? Ich habe immer mindestens zweimal essen. Okay, da musst du aber gar nicht mehr pumpen. Mache ich aber auch nicht gerade. Da war halt der Teller nicht so voll. Ich habe die Entschuldigung, dass man Weihnachten ja auch mal ein bisschen mehr auf den Rippen haben darf. Ja. Ja, für die Radsaison 2021. Oh ja, jetzt kommt's. Der Rad-Podcast, der ist woanders. Du brauchst auch irgendwas, was in Muskeln umwandelt werden kann. Eben, ja, ich habe auch gedacht. Erst Massephase und dann geht's los. Ich bin wie so ein Hering ins Fitnessstudio gegangen, dann habe ich mich gewundert, warum geht nichts passiert. Ja, brauchst ja nicht mal eine Masse. War's auch wieder nicht. Aber ja, genau, ich bin in der Massephase und dann kann man ja auch mal zwei Portionen essen und das war so, boah, ja. Hast du das Schwein genommen? Ja, habe ich. Ja. Du hast es Soja genommen. Ich habe Soja genommen, ja. War okay. Ich denke mal, dass mit Soja... Hätte sich da nicht viel geschenkt, geschmacklich, vermute ich mal. Ich denke, Schwein wird ein Ticken besser. Hat mehr Biss gehabt. War wahrscheinlich ein bisschen zäher, ein bisschen so härter. Also weißt du, hält ein bisschen mehr zusammen. So. Ja, das schon, aber zäher ist es deswegen. Ja, nicht zäher, ein bisschen widerspenstiger, so beim Kauen. Also das will wirklich richtig fest gekauft werden. Al dente war das Schwein. Also es war lecker, doch. Okay. War schön und am Dienstag war ich aber nicht. Ich war am Dienstag, Gemüse-Soja-Bolo. Ja. Ja, wie immer halt. Super. Können Klasse. Wir direkt überspringen sozusagen. Kann man echt direkt überspringen. Gutes Tupper-Essen, kein Problem, wenn alles zusammen manscht. Hast du wieder vegan ich ohne Käse bestellt? Mit vegan ohne Käse? Nee, ich habe diesmal mit Käse nach dem Fauxpas. Und war das ein richtig guter Käse? Es war ein okayer Käse. Ich sag mal, man hat ihn nicht so rausgeschmeckt, dadurch, dass es sich ja so vermengt hat und dann isst man den nicht so einzeln mit und dann geht er eigentlich runter. Der schmilzt ja dann auch. Der schmilzt. Es war fast ein bisschen zu viel Spaghetti für zu wenig Soße. Das ist für mich ganz schlimm. Das, ja. Ich hab liebend gern Soße übrig und löffel dann einfach Soße. Ja. Aber sonst, klasse. Okay. Klasse gemacht. Gut. Und dann kommen wir ja auch schon zum Ende der Woche. Ja, heute ist Mittwoch. Wir haben eigentlich schandhafterweise zum letzten Tag des Mensa-Podcasts die Mensa-Rimperstraße betrogen. Ja. Kann man ja schon so sagen. Mit ihrer hässlichen Schwester. Mit ihrer hässlichen Schwester, dem Mensa-Institut. Ja. Aber die hat richtig geliefert. Alter. 1A. Und es gab ja auch genügend Gründe, warum. Es gab Gründe, Bauernspätzle, Grund 1. Ja. Für dich zumindest. Cranberry-Soße für mich. Punkt 2. Und dann Schöpula. Für die ganze Menschheit ein Grund, das nicht zu essen. Ja. Das war schwierig, wo das ganze Teil gebrochen hat, wenn man vorbeigefahren ist. Also. Sorry, Rimperstraße. Aber im Institutsviertel gab es nämlich Hamburger. Burger. Sehr lecker. War gut, ja. Sehr lecker. Ich hätte mir also klassischerweise Pommes gewünscht, aber es gab halt solche Kartoffel-Ecken mit so einer Gemüse, bisschen Gemüse drüber noch. Ja. Also es war so ein bisschen der Hausmannsburger. Eigentlich nur Kürbis war dabei. Kürbis, Kartoffel. War nicht ein bisschen und Paprika? Und Rosmarin drin? War auf jeden Fall sehr dominant. Es war so wie so eine, ich mache das gerne auch mal, so eine aus dem Backofen. Ja. So einfach alles klein schnibbeln, ab in den Backofen, Olivenöl drüber, Salz, raus. So schmeckt es dann. Und dann aber ein bisschen ungewohnt und überraschend dieser Eisbergsalat. Der war crazy, ja. Der war einfach in Streifen geschnitten über den Kartoffeln. Oder der hätte eigentlich auch einen Burger gehört, aber wurde einfach ins Essen reingeschmissen, ne? Es war auch, es ist auch ein schwieriges Tupper-Essen gewesen, muss man sagen. Wir haben es ja direkt vor Ort verzehrt, weil sonst, ja, es war ein bisschen problematisch. Wenn man da sein Tupper-Besteck Geschirr abgegeben hat, dann wurde da erst die Kartoffeln reingemacht und dann wird der Burger draufgelegt, was natürlich dafür sorgt, dass der Burger von unten richtig, richtig weich wird. Das zapft durch. Und da waren wir natürlich, bestens vorbereitet, aber es war auch gut, dass wir ihn direkt gegessen haben, weil wenn der noch eine Weile im Rucksack gewesen wäre und sich richtig schön hätte vollsaugen können, dann hätten wir den auf jeden Fall mit einem Löffel essen können hinterher. Aber es war gutes Wetter und wir hatten eine ganze Rolle Zewa dabei, wir hatten 10 Burgersoßen dabei, wir hatten Besteck dabei. Ja. Sitzkissen völlig unnötig, Sitzkissen, weil wir gestanden sind. Wir wussten nicht, ob wir es brauchen, aber wir waren bestens ausgestattet für das letzte Mensa-Erlebnis dieses Jahr. War ein gutes Mensa-Erlebnis. War ein gutes Mensa-Erlebnis, das muss man tatsächlich sagen. Es war ein gutes Outro. Sozusagen. Es war 1A. Also Kudos zu der Institutsviertel. Ja, hat ausnahmsweise mal geliefert, würde ich sagen. Ja, das war's dann eigentlich. Das war der Plan dieser Woche. Die Donnerstag, Freitag haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Dort nachzuhören. Und nächste Woche, genau. Nächste Woche gibt es ein sehr reduziertes Programm. Nur noch bis zum 23. ist die Mensa offen. Bis zum 22. 23. ist schon dicht. Ach so. Das heißt, es gibt nur 2 Essen. Gibt es ja nochmal Hammer-Essen? Es gibt keine Hammer-Essen. Nee. Kann man so nicht Klassiker? Sagen. Klassiker? Ah, so Halbklassiker. Ich sag mal, nee, keine Experimente. Am Montag gibt es den Spinat-Feta-Strudel oder die Magess mit Kräuter-Joghurt-Dip und Bulgur mit Zucchini und Tomaten. Das ist eigentlich gut. Der Strudel ist gut. Aber so ein allerlei Essen, oder? Da weiß man nicht, was soll man von halten. Der Bulgur ist schwierig, würde ich auch sagen. Und Tomaten. Also da würde ich mir doch vorbehalten, da nochmal hinzugehen. Noch mal hingehen? Okay. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Ja. Ist ein ganz okayes Tupper-Essen auch. Ist auf jeden Fall eine 3. Nicht 3. Auf 4. Okay. 3 aber mit Tendenz zu 4. Ich sag mal, das macht einen auch nicht richtig glücklich. Es ist so ein bisschen wie Socken zu Weihnachten. Man denkt schon, ja, ist schon okay. Kann man brauchen. Kann man brauchen, aber es macht mich jetzt auch nicht glücklich. Nee, Socken zu Weihnachten ist eher eine 2. So. Ist eine 2. Ja, ich habe genug Socken, was soll das? Ah, von der, die Skala geht runter. Okay. Ja, eher. Ja. Ich bin mit meinen Socken glücklich. Bin ich zufrieden mit den Socken. Ja, ich sag mal, ja. Kriegst du Socken zu Weihnachten? Ich habe früher immer Socken zu Weihnachten gekriegt. Aber dafür habe ich, also die waren auch selber gemacht. Ja. Selbstgemachte Wollsocken. Ja. Dafür habe ich jetzt ungefähr 30 bis 40 Paar davon. Boah, so alt bist du schon. Ja. Die halten ja dann auch. Ja, nee, ich habe auch ganz viele. Die müssen halten. Ja, aber ich meine, es ist schon geil, weil sie sind schon gut, das muss man schon sagen. Ja. Und es gab ja nicht nur Socken, es gibt dann meistens noch Ein Kuvert. Ein Kuvert in die Hand drückt oder so. Ich habe die letzten 4 Jahre habe ich immer selbst gestrickte Pullover gekriegt. Das ist geil. Sind auch, immer gewünscht. Sind auch cool, aber mittlerweile habe ich auch keinen Platz mehr. Also keine Pullover mehr, bitte. Habe ich aber schon gesagt. Also. Wir sind undankbare Schweine. Ich fühle mich richtig schlecht gerade, dass ich mich über meine Sorgen beschwert habe. Tut mir leid, Oma. Weiß, du, ich weiß, du bist eine von den 20. Ja. Mach weiter so. Dann am Dienstag gibt es Tortellini, gefüllt mit Ricotta und Spinat. Oh, lecker. Sahnesoße mit Rucola und Tomatenpesto. Oh. Und ein Regio-Apfel. Ich finde, das kann ein Top oder ein Flop werden. Das ist so ein bisschen, sind das die Tortellini, die kommen, wenn Essen 2 aus ist? Oder ja, sind so richtig sind, gute Tortellini? Das sind die Gammler-Tortellini, wo du zubereitet denkst, es ist, nur, es ist nur Teig. Wo ist die Füllung? Es schmeckt nach nichts. Oh, es ist hart, es ist teigig. Die Sahnesoße hört mich schon vom Namen. Dein Unwort des Jahres ist teigig. Teigig ist mein Podcast-Wort des Jahres. Also da werde ich auf jeden Fall nicht mehr gehen. Da bin ich raus. Okay, ich mache es mal so tagesformabhängig. Ich finde es nicht schlecht. Das ist ähnlich wie der Montag, meiner Meinung nach, so vom Attraktivitätslevel. Ja, das gleitet so ein bisschen aus, gell, so. Ja. Tortellini mit Sahnesoße, blablabla. Ich habe jetzt, ja, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Das ist ein Fade-Out. Weil wenn wir jetzt hier unseren aktuellen Plan für die Woche angucken, da sickert's ja schon jetzt aus. Es fadet und auch schon. Geht's noch mal so ein bisschen an, es zieht noch ein bisschen an die nächste Woche, aber klar, ich meine, eine Bowl gibt's jetzt nicht mehr für uns. Nee, vor Weihnachten. Nee. Ich meine, es ist auch schwierig, dass die ganzen Lieferketten da für diese einzelnen hochwertigen Zutaten für die Bowl, das ist ja... Nee, To-Go-Bowl gab es eh noch nicht, oder? Aber das wäre nix. Achso, du nimmst deine Tupper-Bowl dahin und dann kriegst du eine richtige Bowl da rein. Aber wenn du zu Hause einkommst, alles ein Mix. Und du willst ja nicht, dass diese rote Beete-Creme mit dem... mit dem Halloumi vermischt ist. Und dann dippst du es doch eh da rein. Nee, aber du dippst ja nicht alles mit allem. Dann musst du halt einfach vorsichtig laufen oder fahren. Ja. Ja, also ich hätte eine Bowl gefeiert. To go. Ich würde auch mal sagen, ich gebe es noch nicht ganz auf, die Hoffnung, dass es das irgendwann mal gibt, falls es jetzt, weiß ja nicht. Ich denke, im Januar geht To go weiter. Ja, wahrscheinlich, ja. Denke ich auch. Aber das ist dann eine Frage, mit der sich andere Leute auseinandersetzen. Apropos, habt ihr Interesse, liebe Hörer, einen Podcast zu kaufen? Mit sehr höriger Hörerschaft, genau, würde ich sagen. Hörig, treu, ne? Treu und hörig. Gut, Werbekunden relevant, Zielgruppen relevant. Bekommen wir. Ja. Zwischen 20 und 29 Jahren. Es gibt auch einen 49 bis 57 Jahre, das sieht man in unseren Statistiken, der gerne mal dabei ist. Ah. Oder sind Fake-Account. Jetzt mal so für die Werbekunden. Hauptsächlich Leute aus Deutschland, Männer, Frauen ungefähr gleich, viele Frauen mit Kinderwunsch. Was das? Wenn man das sehen würde, dann wäre das schon wirklich schön. Du lachst, aber jetzt zum Beispiel, wenn du bei Google Werbung schaltest, dann kannst du da angeben, Frauen mit Kinderwunsch, Frauen, die bald heiraten wollen, aha, Frauen, die gerne viel Geld ausgeben. Ah, jetzt weiß ich, du kannst das bestimmte Schichten aber angeben. Wie willst du das wissen? Ha? Woher willst du das wissen, dass jemand viel Geld ausgeben will? Das weiß Google über dich. Weil das Google trackt dich ja. Google sieht ja, du gibst irgendwas ein, Prada-Tasche bei Google. Oder Whirlpool. Bist drin. Oder du gibst schon einen so Spreizdübel. Da wissen sie, okay, ja, okay, der Typ hat's nötig. Ja, also es geht, also spannend. Das ist die Realität. Das ist ein kleiner Exkurs hier. Kleiner Exkurs in die Welt der Werbung. Ja. Jetzt sind wir da an dem Punkt. Fuck Amazon und Google und alle, die da konsorten hier. Aber okay, natürlich, ja. Für Data-Fans ist es spannend. Ja, und für Leute, die Werbung machen wollen, natürlich auch geil, weil du kannst halt genau Targeting machen. Zack, ich will nur Leute, die die Mensa geil finden. Und deswegen, da wären wir quasi der perfekte Werbepartner für. Also, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, zu spät. Jetzt nicht mehr, apropos, zu spät. Aber wie gesagt, man kann im Mensa-Podcast die Rechte kaufen. Wir haben das schon eingetragenes Markenzeichen. Mhm. Was ist der Preis? Da haben wir uns da das machen wir nicht ganz drauf. Aus, individuelle Preis. Ja, das können wir jetzt ja nicht live können wir nicht sprechen. Live, ich glaube, müssen wir in unser Hinterzimmer gehen und das stimmt. Ja, die Deals und auch die Markise. Es kommt natürlich darauf an, ob man uns noch als mit Beraterfunktion auch noch so ein bisschen ein, ja, dass wir nicht mehr. Also wenn Nestlé es kaufen will, machen wir 50 Millionen. So. Und wir halt im Hintergrund so Jahresgehalt, 1 Million noch als Beraterfunktion. Ja. Und ich meine, für andere vielleicht auch. Ein bisschen machen, ein bisschen tiefer. bisschen. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht Leute aufhören zuzuhören, weil jetzt schweifen wir zu arg. Soll aber dranbleiben, weil es kommt noch was Geiles am Schluss. Yeah. Yo. Yo. Dann lass uns doch jetzt zum traurigen oder auch zum fröhlichen Part dieses Abends, beziehungsweise dieser Folge kommen. Ja. Dem großen Abschiedsspecial. Eigentlich haben wir uns gedacht, ey, wir wollen eigentlich unsere ganzen Gäste nochmal hier einladen und eine riesengroße Sause machen. Mhm. Mit Sex und Kaviar und ich weiß nicht was. Sexroom und... Das hast du jetzt gesagt. Ja. Aber ihr wisst Bescheid, kann man natürlich gerade nicht machen. Also haben wir uns gedacht, wir wollen trotzdem ein paar Leute zu Wort kommen lassen, die uns begleitet haben in dieser schönen Zeit, um etwas sentimentaler zu werden. Wir haben ein paar Audioschnipsel uns eingeholt mit Grußworten, Erfahrungsberichten, Highlights, wie sieht's aus hinter den Scenes von was haben die Gäste und Gästinnen hier so erlebt, genau. Studio. Was nehmen die mit auf ihren weiteren Lebensweg? Genau. Vermissen sie uns? Mit wem fangen wir an? Schon. Ich bin ganz nervös. Also auf der Liste würde als erstes Emilia kommen. Okay, dann hören wir das mal an. Okay. Torischer Jahresrückblickstimmung schicke ich euch ganz, ganz viele Grüße und möchte mich nochmal in aller Form für die wahnsinnige Ehre bedanken, die mir zuteil wurde, als ich Gast in eurem Podcast war. Und nicht nur Gast, sondern, wenn ich mich recht entsinne, auch als erste Frau Gast. Das war nicht nur in eurem Podcast und in eurem Leben, sondern auch in meinem ein zu verzeihender Meilenstein, an den ich sehr gerne zurückdenke. Und ich sag mal, wenn ihr so weitermacht, ist das Patriarchat demnächst Geschichte, ne? Guten Rutsch! Ich fand diese Musik im Hintergrund. Ja, ich fand auch stark, dass es nicht für nötig gehalten hat, die Musik im Hintergrund rauszuschalten. Das hat sie mit Absicht gemacht. Ja, das war so weihnachtliche. Nee, das war Christmas. Das war so Weihnachtsmusik. Es war so wie nein, das war Kaufhof im Das Foyer. War aber im Hintergrund von. Nochmal, mach's nochmal. Spiel den gleichen Song nochmal. Das war Super Bowl-Song, den wir gesungen haben. Das war Super Bowl? Wie heißt der, das Original von ABBA? Ich stehe gerade auf Trooper. Super Trooper. Super Trooper, ja. Aber hast du das nochmal reingeschnitten? Ihren Song. Ich hab sie im Hintergrund gehört, ja. Dann nochmal extra Props an den Hintergedanken. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hätte es jetzt auch für so einen Weihnachtssong gehalten. Ich hab's nicht ganz. Ich hab eher darauf aufgehört, was sie gesagt hat. Muss ich auch. Zugeben. Ja, so bin ich. Starkes Statement. Ja, und ja, sie war die erste Frau und es war tatsächlich, wir hatten dann mehr Frauen als Männer da, oder? Ja. War das so? Also Gäste, halt... meine ich, Gäste. Ja. Ja. Okay. Ja, männliche Gäste waren nur Sebastian und Conny. Im Ernst? Ja. Ja, und Flo. Und eure Insta-Dudes. Und halt, das waren auch drei Leute. Und wie unsere, drei, aber es waren und halt drei, wir Pappnasen. Drei Penisträger waren das auch. Ja, das stimmt, ja. Oder habt ihr nachgeguckt? Wie? Ja. Also die. Aber die waren ja auf einmal da. Die haben ja auch gar nicht nach einem Statement gefragt. Sorry, falls ihr uns noch hört. Aber wir haben auch andere Leute vergessen. Ja, wir haben ziemlich viele vergessen. Und die rufen wir noch an. Tut uns leid. Okay, wollen wir weitergehen. Als nächstes ist der Flo dran, der Podcast-Gründer und alias der Manager. Der Manager, alias der Selbsthilfe-Guru. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ihr euch das anhört. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Okay. Ich habe es zum ersten Mal. Also für dich ist es ein Novo. Let's go. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag, als ich diese Idee mit dem Mensa-Podcast hatte und das mit euch besprochen habe. Und ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ihr das durchzieht und vor allem so gnadenlos. Ja? Egal ob Sommer oder Winter, egal ob Corona oder nicht, egal ob Asia-Suppe oder doch Gemüseschnitzel, ihr wart am Start, ihr habt die Mensa-Erstis durch diesen dunklen Tunnel geführt und... Ja, eine Ära geht zu Ende. Viele Menschen werden jetzt wahrscheinlich ihr Smartphone aus dem Fenster werfen. Die Mensa-Frauen werden weinen und so ist es aber manchmal. Jede Ära geht zu Ende und von daher habt ihr euch das verdient. Als euer Manager muss ich euch sagen, finanziell war das Ding leider nicht erfolgreich, aber ich denke, zukünftige Erstis werden es euch danken. Von daher auf jeden Fall, der letzte Milchreis geht auf euch. Yo! Ja. Fand ich gut, ja. Dieser Selbsthilfe-Touch fand ich gut. Dieses Empowernde, das er uns gegeben das hat. Das ist halt sein Ding. Ja, aber das Erste, was er gesagt hat, ja, als ich die Idee hatte, erstmal nochmal reingedrückt. Ja. Ja, ich war eigentlich der. Das ist wie über Frank Elstner, über den man sagt, dass der immer in jedem Gespräch erwähnt, dass er das erfunden hat. Ja, okay. Guten Tag. Hey, bist du Gast im Mensa-Podcast? Bin ich auch gerade. Korrekt. Mhm. Kann ich mir meine Nudeln holen? Ja, hol dir gerne deine Nudeln. Ja, klar, hol dir deine Nudeln. Wo waren wir? Ja, also wer hatte die Idee und Frank Elstner. Ja, richtig. Frank Elstner erzählt angeblich in jedem Gespräch, das man mit ihm hat, dass er Wetten, dass erfunden hat. Echt? Aber er hat's ja nicht, er ist ja nicht der Mr. Wetten, dass, weil Mr. Wetten, dass ist ja Thomas Gottschalk. Ja. Aber er erzählt trotzdem in jedem Gespräch, dass er es erfunden hat. Das ist ungefähr die Rolle, die Flo jetzt eingeladen hat. Er war ja nie, er ist nicht der Podcast, aber er betont direkt, ich habe den Podcast eingeladen. Und es war auch nicht so, als hätten wir es nicht angeboten, ne? Dass er öfter kommt. Ja, genau. Ja, das stimmt. Er war ja die ganze Zeit in der Gruppe drin. War aber eher so ein Observer. Ja. Aber ja, schöne Worte hat er gefunden. Ja. So Worte, die so ein bisschen auch wässrige Augen machen. Ja, fast schon. So zwischen Asiasuppe und Gemüseschnitzel, da muss man sich erstmal zurechtfinden, so als erst die. Von dem her haben wir da, glaube ich, einen guten Job gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und Flo auch mit seinem Beitrag. Ja, vielen Dank an den dafür. Manager. Ja. Kriegt seine 10%. Mindestens. Ja. Höchstens. Okay, sollen wir zum nächsten Beitrag gehen. Wir haben Junior. Oh yes, ja. Mach jetzt. Do it. Oh, das haben wir jetzt die das Mensa auch. Was hab ich dann? Ich wollte sagen, das habe ich noch nicht gehört, aber das war's schon. Dass die Mensa mehr ist als nur ein Ort, an dem man gut und günstig Mittagspause machen kann, das hat, glaube ich, mittlerweile jeder Studierende an der Uni Freiburg verstanden. Aber dass die Mensa so viel mehr ist, das hat nur der Mensa-Podcast in seinen fast 50 Folgen recht gut auf den Punkt gebracht. Und jetzt endet der Mensa-Podcast und zeitgleich interessanterweise auch mein Studium. Und deswegen verabschiede ich mich ganz herzlich und bedanke mich ganz herzlich sowohl bei der Mensa als auch beim Mensa-Podcast. Vielen Dank. Wow, danke. Sehr auf den Punkt gebracht. Staatstragende Worte auch teilweise. Ja, richtig. Junior vor Bundeskanzler. Sehr professionell vorgetragen. Ja. Mhm. Auch nicht abgelesen? Bestimmt nicht. Also bei Flo habe ich manchmal so ein bisschen im Verdacht gehabt. Dass er abgelesen hat? Ganz klein. Nee. Ich glaube, der ist durch sein Zimmer gelaufen mit seinem Handy vor dem Mensch. Mund. Ja, du kennst ihn vielleicht besser. Ich glaube. Das hat er alles abgelesen. Okay. Nee. Manchmal gab es so Formulierungen, die mich so ein bisschen haben stutzig werden lassen. Aber das war auf jeden Fall professionell des Todes. Das war auch mit dem Teleprompter. Also ja. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, ja. Und auch mit so einem professionellen Outfit. Ja, Hosenanzug. Genau. Ja, auf jeden Kleid. Fall. Ja, das war auch schön. Ja, vielen Dank dafür. Was haben wir denn jetzt noch? Gibt es da noch mehr? Es gibt noch mehr. Gibt's da noch mehr? Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Ja, wir ballern jetzt die Highlights. Ja, irgendwie müssen wir die 48-Stunden-Folge erfüllen. Deswegen kommt jetzt das Statement von Paulina. Oh ja. Mats ab. Hallo, ihr Drahtstanden. Ja, vom Dorftrottel zur Podcast-Prominenz in weniger als einem Jahr. Das schaffen nun wirklich die wenigsten. Mein Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Schade, dass es schon wieder vorbei ist. Schade, dass ich nicht noch ein zweites Mal vorbeikommen konnte. Und schade, dass die scharfe Asiasuppe noch nicht zum Standardessen am Freitag geschafft hat. Aber immerhin habt ihr drei jetzt das Rezept und das hätte ich gerne noch. Liebe Grüße! Das hast du schon bekommen. Hast du schon bekommen? Echt? Das ist in dem Spam-Ordner gelandet vielleicht? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon geschickt habe. Also gut, auf diesem Wege, ja. Paulina, du bekommst das Rezept auf jeden Fall noch. Vielleicht auch auf, wie soll man sagen, Goldrandpapier mit Kalligrafiestift. Mal schauen. Wenn die Läden wieder aufmachen, dann kann ich es vielleicht mal in die Wege leiten. Und wir können auch dann nochmal drauf unterschreiben. Ja, gern, klar. Ja. Ja, es war hier erste vegane Stimme im Podcast. Das stimmt, ja. Ja. Und sie hat recht, sie hätte eigentlich auch nochmal kommen können. War ein guter Gast. Ja, war eine gute Folge mit ihr, glaube ich. Ja, ja. Es war lustig. War eine gute Folge. Ja. Ihr Intro war auch lustig. Hallo, ihr drei standen. Ja, das war lustig. Ja, die leicht unterschwellige Ironie. Die so ein bisschen vom Dorftrottel zur Mensa-Prominenz. Tatsächlich hat sie das gesagt, ja. Ja. Das war auch ein... Ja, Mensa-Prominent sind wir allerdings, würde ich sagen. Also zwar inkognito, aber Big C kennt uns, wenn er uns sieht. Ja. Und Lisa natürlich auch. An dieser Stelle nochmal Grüße an Lisa. Greetings. Seasons Greetings. So. Okay, dann haben wir noch Sebastian. Oh, der hat uns ja noch ein ganz spezielles Überraschungchen. Oh, das machen wir aber am Schluss. Das kommt am Schluss. Das ist unser Highlight. Das ist Highlight am Schluss, ja. Unser Highlight und unser tränenreiches Ende. Aber also, da müsst ihr auf jeden Fall ein paar Taschentücher neben euch liegen. Definitiv, genau, ja. Holt eure Kleenex-Box, die ihr sonst immer für andere Dinge verwendet. Das wird schlimmer als die erste Trennung. oder Mensa-Servietten, die ihr noch irgendwo rumfahren habt. Die sind, glaube ich, ganz schlecht saugfähig. Da bräuchte was Besseres. Mindestens drei. Ja, es wird auf jeden Fall traurig. Aber jetzt erstmal seine Meinung zu seinen vielen, vielen Podcast-Auftritten. Eine fast, ja, wie soll man sagen, ein essentielles Mitglied unseres Mensa-Podcasts. So oft war hier niemand zu Gast. Wir können ihn fast nicht mehr Gast nennen, sondern einfach auch schon Ehrenmitglied. Er war das vierte Musketier sozusagen. Genau, auf jeden Fall. Danke, liebe Pink Sauce Boys, dass ich so oft bei euch zu Gast sein durfte. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die vielen Stunden des Debattierens im Café Europa oder in der Mensa über das Mensa-Essen. Ich erinnere mich an gute Momente bei euch im Studio. Viel gelacht und viel getrunken. Es war sehr, sehr, sehr, sehr schön. Und vielen Dank, dass ihr mir die Mensa-Führung ermöglicht habt, weil, so wie Andi es gesagt hat, das war das Highlight meines Studiums. Und das unterschreibe ich so. Danke, danke, es war eine mega gute Zeit, hat mega Bock gemacht. Klingt auch ein bisschen so wie nach so einem Auftritt, so wie bei The Voice of Germany, wo man dann so das Feedback kriegt und dann so, ja, danke, danke, und es war super cool, danke an den Support oder meine Eltern. Ja, stimmt. Und so. So ja, war das war so eine, ein so eine, ich habe gerade den Oscar gewonnen, Rede. Ja, genau. Ja, genau. So ein bisschen lang so. Während er das gesagt hat, habe ich an dieser Stelle auch nochmal gedacht, dass ich auch noch irgendwie mal so Dankesworte an Sebastian richten müsste, weil niemand, mit dem ich je in der Mensa war, der hat sich so emotional über Essen in der Mensa äußern können, ja, wie er. Stimmt, stimmt. Vor allem seine Hasstiraden gegen gewisse Essen. Großer Hater, ja. Waren von einer Leidenschaft, die selten gesehen und gehört wurde. Stimmt, da waren wir noch milde im Urteil. Ja. Also schon, ja, das wird mir fehlen. Mir auch, ja. Aber wir werden ihn ja nochmal sehen. Ja. Ja. Hoffentlich. Gut. Hoffentlich. Ja, und dann hat man ja noch ein paar Leute, die uns nichts geschickt haben, trotz mehrfacher Anfragen. Wer könnte das denn sein? Ihr könnt ja mal überlegen. Zählt mal nach. Ja. Dreistellig, weil ich habe einfach viel zu spät angefragt. Ich habe gestern Conny erst angefragt, ob er noch was schicken kann. Mhm. Hat er nicht mehr gemacht. Deshalb werden wir jetzt live anrufen. Aha. Yay. Spannend. Und schauen wir mal, ob er rangeht und noch ein paar Grußworte für uns hat. We will see. Also seine Telefonnummer vorlesen einfach. Ah, oh, das geht schon los. Er telefoniert gerade. Oh, das ist aber gut. Das ist gut, das heißt, das ist am Handy, ne? Das ist am Handy, oder klopfen wir gerade an? Ich weiß nicht, ob er das sieht. Ich glaube, sein Handy ist nicht so neu, dass er das sieht, dass wir jetzt gerade... Dann probieren wir doch vielleicht noch die andere. Genau, Gäste. Dann war natürlich noch Annika da. Da habe ich es komplett vergessen, sie einfach zu fragen. Also, es war sehr kurzfristig als... Es war alles sehr kurzfristig. Wie ist denn also deine Erfahrung? Geht die... Die geht gar nicht. Na, schwierig. Also, ich sag mal, zu 5% geht es jetzt an. Oh! Okay, die ist wirklich unerreichbar. Wir haben ja oft das Glück auf unserer Seite, deshalb. Ja. Oh, ich habe zwei Annikas. Jetzt muss ich gucken. Hm. Ja, welche ist das? Ich glaube, hier, das passt. Sonst rufe ich jetzt eine Kollegin aus dem Geschäft an. Okay. Wenn es die falsche ist. Schauen wir mal, ob Annika rangeht. Ja, das hört sich schon mal gut an. Warum? Hallo? Annika, was geht ab? Ich arbeite. Ah, deswegen ist schon das Handy ran. Deswegen gehe ich ans Handy ran? Ja, du bist normalerweise so unerreichbar immer. Ja, sorry, ich war am Montag im Geschenke kaufen Stress. Ja. Weil ja alles jetzt zu hat. Ja. Und gestern habe ich den ganzen Tag gearbeitet und heute auch, damit ich. Ja. Willst du noch deine Kontonummer sagen? Du bist nämlich live im Mensa-Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Richtiger Prank-Call. Was? Ja, wir nehmen gerade Podcast auf und wir wollten alle unsere Gäste nochmal quasi die Möglichkeit geben, einen Gruß oder Hasswort an uns zu richten. Und oh Gott. The stage is yours, sag ich mal. Okay, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie so prominent platziert in irgendeinem Audio. Dingsbums. Ja. Oh mein Gott, ich grüße alle, die mich kennen. Ja, sehr gut. Und ich möchte noch was sagen. Ja. Wer interessiert an Mausefallen ist, der soll doch bitte auf die kulturanthropologische Instagram-Seite gehen, weil da gibt es natürlich von Moa auch ein unglaublich tolles Video über Mausefallen. Yeah, nice. Schön. Noch kurz den Blog für ein bisschen Werbung genutzt. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Das ist unsere Zielgruppe. Okay. Ja, schön. Das war ein sehr erquicklicher Anruf. Viel Spaß noch beim Weitermachen. Ja. Tschüss. Viel Spaß beim Arbeiten. Ciao. Tschüss. Okay. Die war überrascht. Die war überrascht. Wie bei so einem Radioanruf. So. Ja, es war ein richtiger Radioanruf, ja. Okay. Also, Radioanruf, so ein bisschen rechnet leider ja beim Radio damit, oder? Die haben sich ja meistens für irgendein Gewinnspiel und so. Prank-Anruf. Gab es früher, das ist so ein richtiges Comedy-Ding. So. Mm, Paul Panzer ruft irgendwelche Dudes an. Ja, schon, ja. Oder irgendwelche Leute mit so Samplern. Ja, also, genau. Dieter Bohlen, Stefan Raab, bei Anruf Bohlen. Er war schon lustig. Classic. Classic. Ja. Ganz krasser Classic. Ja, falls ihr es nicht kennt, guckt es euch auf YouTube an. So, jetzt, probieren wir es beim Conny nochmal. Fertig telefoniert. Es kann natürlich sein, dass er telefoniert gerade mit seiner Freundin. Ja, wir hatten ja jetzt einen wirklich krassen Glücksfall. Das war ein wirklich krasser Glücksfall. Also, Annika geht es, glaube ich, selten ans Telefon. Ja. Also, ich habe ja auch vor 2 Tagen geschrieben, ob wir in die Mensa gehen. Noch keine Antwort. Busy selling mousetraps. Busy. Wir probieren es nochmal, Conny. Oh ja. Nee, ist besetzt. Ist besetzt. Da müssen wir noch ein bisschen füllen. Da müssen wir noch ein bisschen Zeit füllen, ja. Dann kriegen wir, dass wir den noch rankriegen. Wie machen wir das denn? Vielleicht, indem wir nochmal euch dazu auffordern, noch länger dran zu bleiben. Denn nachher kommt auf jeden Fall noch ein krasses Highlight. Wir könnten vielleicht auch noch ein bisschen Revue passieren lassen, was wir alles so gemacht haben. Überhaupt? Ja. Überhaupt, also nicht im Leben, im Mensa-Podcast. Ja, ja. Wie es anfing im Januar. Wie fing es an? Mit einer ganz kurzen Folge, das weiß ich noch. Nee, stimmt, unsere erste Folge war 23 Minuten oder so. Ah, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und dann waren wir so, was sollen wir da sagen? Und obwohl wir Themen hatten. Wir hatten Themen, wir haben richtig krass vorbereitet. Wir haben richtig ein ausgearbeitetes Konzept. 2 DIN A4 Seiten. Mensa-Schlange. Mann, was man da alles noch. Zittrige Stimme war auch immer da. So ein stand auch auf dem Plan drauf immer. Zittrige Stimme, jetzt. Nein. Aber ich hatte auf jeden Fall eine. Ja. Ja. Ich dachte, hat man gehört, ja. Millionen von Leuten zu. Ja, man muss ja auch tatsächlich sagen, dass die erste Folge die meistgehörteste Folge ist. Also die erste Folge geht tatsächlich an die 1000 Leute ran. Wow. Obwohl die eigentlich von der Qualität war richtig wack, ja. Eher so eine 2 von 5 ist. Ja, wo sind denn die Leute dann auf einmal hingefahren? Ja, nach der ersten Folge halt, oh, was ist das für ein Quatsch? Ja, gut. Ja, selber schuld. Die haben den Prime-Content halt abbestellt. Bei uns war es eher so schwache Anfangsphase und dann. Ja, ist ja normal. Eigentlich hätte man einfach mal so 10 Fake-Podcasts, also 10-mal aufnehmen sollen und das nicht veröffentlichen und dann ab dem 10. ist der erste. Gleich wie so ein Weltmeisterschaft. Genau, dass man gleich so zack. Mhm. Ja, ist full on rein. Das wissen wenn wir das professionell machen. Wenn man einen Podcast macht. Beziehungsweise es ist ja auch so, wenn man halt noch nie einen Podcast gemacht hat, dann ist natürlich irgendwie, sitzt man da vor dem Mikro und denkt, jo, sitzt hier wie die Maus. Aber mittlerweile wissen wir ja, das Erfolgsrezept eines jeden Podcasts ist einfach labern. Nicht vorbereiten. Einfach labern. Ja. So und Erfahrung. Und Erfahrung. Man braucht halt Erfahrung auch. Also ich meine. Wobei so richtig erfolgreich waren wir jetzt auch nicht. Nein, aber wir sind ja entspannter geworden. Vielleicht haben wir ja. Weiß ich auch. Ich meine, es war auch schwierig. Wir können den zweiten Punkt nennen, Corona kam dann. Corona hat auf jeden Fall einen krassen Hörereinbruch mit sich gebracht. Wir hatten einen Höhenflug, das kann man nicht anders sagen. 3 Wochen ging es ab wie Schnitzel. 3 Wochen ging es ab wie Schnitzel. Wir hatten Hype, ich würde von einem Hype reden. Ja doch, das stimmt, ja. Und dann hat Corona eigentlich den Hype ein bisschen niedergedrückt, ja. Da kommt die Polizei. Ja. Ja. Und wir haben lange aufgenommen, ohne dass die Mensa dort aufhatte. Das ist bestimmt 2 Monate, oder? Ja. Wir haben keine Pause gemacht. Es gab keine Pause. Es waren 50 durchgehende Folgen. Ja, mehrere Songs aufgenommen. Eine Outtake-Folge gab es. Ah, stimmt, eine Outtake-Folge. Aber das zählt auch als Folge. Und die Songs haben wir nochmal extra einmal hochgeladen. Also ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir es tatsächlich ein Jahr lang durchziehen. Tja. Ich mein, man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Das stimmt, so. Ja. Wir wollen euch ja auch nicht unnötig auf den Sack gehen. Und man muss auch schon sagen, es ist nicht ganz einfach, das immer in seinen Wochenplan zu integrieren. Das stimmt, ja. So ein wochentliche Ding, nach so 40 Folgen, denkt man schon so, oh, jetzt muss ich wieder ran. Muss ich da ranklotzen. Ja. Jetzt muss ich noch was schwätzen. Wieder liefern. Aber es war dann tatsächlich so, wenn wir hatten manchmal auch keinen Bock und dann, wenn das rote Licht anging, dann waren wir, dann waren wir da. Essenz, waren wir, da. Wir wussten, eure Ohren wollen wir schön befüllen mit unseren süßen Worten. Da muss ich schon sagen, das waren schon auch für mich dann ein paar Highlights des Jahres 2020. Ja. So, wenn man so zurückdenkt, immer jede Woche das Treffen zu haben. Ja. Wir können und, ja, wir können dann einen Stammtisch aufmachen. Pink Sauce Stammtisch. Pink Sauce Stammtisch, ja. Pink Sauce Alumni. Pink Sauce Stammtisch plus hier ehrenhalber, Leute. Ja. Also ich wäre dafür, dass, wenn das wieder möglich ist, eine richtig große Sause noch zu machen mit den Gästen. Das stimmt natürlich, Gästchen. Ja. Ja, wäre schön, auf jeden Fall. Ich sag mal, nicht so streng sein, ein Comeback muss schon drin sein. Ja, wir halten also die Tür auf so ein bisschen noch. Ja. Der Fuß ist drin. Aber halt oder dann vielleicht eher so mal occasionally melden wir uns mal zu Wort. Vielleicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren es nochmal bei Conny. Würde ich auch sagen. Die alte Gulaschkanone. Ich glaube aber tatsächlich, der hat ein längeres Telefonat vor sich gerade. Ja, dann hat er Pech gehabt. Obwohl, der ist ja gerade in Freiburg eigentlich. Ah, der ist am Telefon. Ja, die. Ja, gut. Was telefoniert denn der so lange? Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht macht der gerade. Vielleicht hat der Flatrate. Wahrscheinlich hätte Flatrate. Übelst der Bonse. Annika so, schreibt mir gerade auf WhatsApp: Boah, voll aus der Kalten. Voll aus der Kalten. Was ist das, euer Slang? Ich verstehe das nicht. Das ist Jugendsprache. Ja. Echt? Das nee, das ist doch übelst der kalt erwischt. Ah, aus der Kalten. Aus der Kalten. Okay. Aber Kaltstart. Jetzt. Unerwartet. Ja, ich habe es mir schon gedacht, aber ich dachte so, diese aber Expression kenne ich nicht. Ja, ich auch nicht. Die Expression. Ja, können wir noch jemand anderes anrufen? Ruf doch mal hier bei Bella Italia an. Was ist eigentlich aus unserem Planprojekt? Wir haben nochmal die Mensa-Pläne getrackt, welches Essen wie oft kann. Ah, unser Planprojekt. Ja, ich habe, ich weiß auch nicht. Das hat bisschen, auch keinen Wert. So. Das ist ein bisschen versandet. Ja, das ist ja auch sagen, nicht repräsentativ. Wenn der Speiseplan nur... Das war dann, ja, das war dann alles ein bisschen schwierig. Das war dann ein bisschen versandet, ja. Unser Könnt ihr mal den Macher, dieser... Der Techniker hat da viel Zeit reingesteckt. Und den Techniker anrufen. Ja, ich weiß nicht, das ist mir fast ein bisschen peinlich, dass wir das so schlecht genutzt haben. Und er hat da so viel Zeit reingesteckt. Wieso, war es am Nachmittag, oder? Ja, ich sag mal, bestimmt 3-4 Stunden hat es schon gedauert. Okay. Aber wir haben heute auch 6 Stunden in was anderes reingesteckt. Das ist richtig. Das stellen wir euch unter Weihnachtsbaum. Das stimmt, ja. Also, guckt auf euren Spotify hier. Wie nennt man das? Kann man das so... Wir können euch auch stellen, dass man da Push-Nachrichten bekommt? Nee. Schade. Man muss in die Abonnieren-Liste des Spotify. Okay. Naja, jedenfalls zu Weihnachten gibt es nochmal ein Pink Sauce Special. Ich glaube, ihr werdet 10. Ja. Und wenn nicht, dann sind wir bitter enttäuscht. Ja. Aber es war eine lustige Runde mit den Gastbeiträgen auf jeden Fall. Ja, ich könnte noch viel mehr, könnte ich mir noch anhören. Ja. War es das schon eigentlich? Wir haben keine Gastbeiträge mehr. Ja gut, wir haben uns natürlich auch sehr gewissenhaft an die nicht zu viele Leute treffen Regel gehalten. Ja, stimmt. Es war dann immer nur relativ übersichtlich. Lisas Gastbeitrag fehlt auch noch. Fällt mir gerade ein. Ja, da haben wir aber keine Telefonnummer, um spontan anzurufen. Ja, stimmt. Schade. Grüße an Lisa trotzdem an dieser Stelle. Ja, wir stammeln ein bisschen rum. Die großen Abschiedsworte vermeiden. Ich glaube, es ist ein Zeichen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt nochmal bei Conny anrufen, der geht nicht ran. Dann versuchen wir hier einen würdigen Abschluss zu finden, genau. Okay. Und diesen Abschluss bildet ja sowieso dann nochmal unser Ehrengast, Sebastian, mit seinem wunderbaren Beitrag zum Ende. Also wir schauen nochmal. Hey! Das sieht gut aus, ja. That's it. Du bist noch ran. Klingel? Conny, hallo! Okay. Das geht. Ich bin gerade noch in der Sitzung. Oh, schwierig gerade. Nö, gar nicht. Was für eine Sitzung? Sag mir einfach kurz, was es geht und rufe dich nachher zurück. Ah, okay, ist doch schön. Ja, du bist live im Mensa-Podcast. Wir haben gedacht, wir holen jetzt dein Statement einfach hier direkt ein, Mensch. Servus, Conny. Hi. Das geht jetzt gerade nicht. Ja, okay. Sorry. Dann wollen wir nicht mehr das stören. Dann frohes Arbeiten. Ich rufe noch einmal an. Ciao. Ciao. Arbeiten die denn um diese Uhrzeit? Ja, die Gewerkschaft, die sind immer die Klassenkampf. Gewerkschaft. Ja. Sitzung, aber geht schon. Statement geht jetzt gar nicht. Egal, er ging dran. Das war lustig. Ja, okay, dann konnte ich auch noch erreicht. Ja, schön ihn zu hören. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber er war ein bisschen angespannt, hatte ich das Gefühl. Ja, er war ja in der Sitzung. Ja, schon, aber... Wahrscheinlich hat er seinen obersten Knopf zu. Weiß ich nicht. Aber ich meine, er ist rangegangen, also kann, die Sitzung kann nicht so witzig sein. Die Frage ist, die Reihe... Also, ich Weihnachtsfeier wahrscheinlich. Ich vermute auch ein bisschen, dass er dass es eine Zoom-Sitzung war. Ja, oder? Ja. Habe ich halt auch gedacht. Dass er deswegen aber auch rangegangen ist. Du kannst ja nicht in so einer... Das ist ja wie wenn du irgendwie in der Uni im Seminar kannst ja nicht ans Handy gehen, weil... So, ich bin gerade im Seminar, ist gerade schlecht. Ja, manchmal mache ich das. Machst du? Was, im Seminar? Ja. Ja, nee, da nicht, nee. Im Seminar kannst du halt so in der Bib, so. Ah. Wenn niemand da ist, dann... Ja, klar, wenn du, aber ich sag mal, Sitzung halt und man hat ja auch jemand reden gehört, also... Stimmt, ja, irgendwas war da im Brabbeln, ja. Andererseits hat er ja auch vorher die ganze Zeit telefoniert. Ja. Also. Komm, ruf ihn nochmal an. Wir müssen nochmal nachhaken, wegen der Sitzung. Wie ist es jetzt nochmal genau? Was machen die Tarife? Wann ist wieder Streik? Ja, können wir vielleicht zusätzliche Bahnbeschäftigte einstellen jetzt? Ja. Wir haben Kapazitäten hier. Ja. Wir brauchen... Ich meine, diese ganzen, hier Flixbus fällt aus, BlaBlaCar gibt es keins. Hier, die Bahn. Letzte Hoffnung. Ja. Ja. Das letzte Einhorn. Na gut. Okay. Ja. Ich glaube, wir sind dann an dem Punkt angekommen, an dem nur noch Gesang weiterhilft. Da hilft nur noch Gesang weiter, ja. Wir hören das jetzt live an, oder? Ja, klar. Wir hören das jetzt live zum Abschluss. An. Aber ja. Danach kommentieren wir nichts mehr, oder? Danach gibt es nichts mehr. Das ist jetzt ewige Song Stille. Muss für sich stehen. Ewige Stille. Ja, also haben wir noch was, was wir aber loswerden? Wir können ja auch noch so ein Ciao sagen. Wir können ja trotzdem auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber das machen wir jetzt oder vor dem Song. Weil ich glaube, nach dem Song, da muss man dann mit seinen Emotionen alleine sein. Ja, ich glaube auch, ja. Da, ja, deshalb machen wir das jetzt vor. Ja, da muss ich auch aufs Klo, ehrlich gesagt. Ja, gut. Also, was willst du sagen? Ich will euch sagen, danke an alle, die uns gehört haben. Es war schön, wir haben euch leider nie getroffen. Und wir kennen auch eure Stimmen nicht. aber es war irgendwie trotzdem eine sehr, sehr lustige Aktion. Und ich habe sehr gern beim Podcast mitgemacht. Und war Teil des Podcasts. Ich bin auch einfach sehr gerne in die Mensa gegangen. Das ist erstmal vorausgesetzt auf jeden Fall. Das wirst du ja auch weiterhin noch machen. Würde ich weiterhin machen, ja. Also. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Hat uns immer sehr viel Spaß gemacht. Ja gut, ja, manchmal auch nicht so viel. Aber wie gesagt, ihr habt es vielleicht dann auch gehört, wenn wir nicht so viel Lust hatten. Aber meistens hatten wir Lust. Und wir haben uns immer gefreut zu sehen, wie viele von euch uns zugehört haben. Wir haben uns über jede Rückmeldung gefreut, die wir bekommen haben, über jeden Gast, jede Gästin, jede Sekunde in der Mensa war ein Genuss. Und ja, wir werden versuchen, auch so gut es geht, weiterhin der Mensa treu zu bleiben. Nur werden wir halt nicht mehr so viel davon berichten. Aber ihr könnt uns ja trotzdem immer noch hören, uns in eure Ohren lassen. Und ja, vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg und ihr kennt uns an unseren unverwechselbaren Stimmen. Wie das manche schon gemacht haben. Und ja, vielen Dank für eure treue Hörerschaft. Ja, ich habe keine Rede vorbereitet. Ich sag nur ciao und geht weiter in die Mensa. Amen. Ja. Amen, Bro. Pink Sauce. Woohoo! Jo. Dann macht's gut, Leute. Guten Rutsch und frohe Weihnachten. Und jetzt haben wir's dann, oder? Ja, jetzt haben wir's. Das letzte Wort hat Sebastian mit diesem Song. Ich schaue rauf zu unserer Mensa, der blaue Anker im grauen Uni-Alltag. So viele Jahre war ich dort wohl öfter und lieber als über Büchern in der kaputten UB. Doch jetzt tut es so weh, Ja, es tut es so weh, wenn ich in meinem Briefkasten das Uni-Zeugnis seh. Es ist vorbei, bei, bei Mensa-Zeit. Es ist vorbei, bei, bei. 2000 Stunden in deiner Schlange für Rauchlachssoße oder doch mal die Bowl, bleh. Ich hab sie alle gegessen und bewertet. Deine Gerichte, die meisten waren okay. Doch jetzt muss ich selbst kochen. Ja, jetzt muss ich selbst kochen. Ich hab doch null Ahnung, wie Sojabolo bloß geht. Es ist vorbei, bye, bye, Mensa-Zeit. Es ist vorbei, bye, bye. Die Mensa-Führung war wohl das Highlight. Ey, danke Pink Sauce, ohne euch wär's nicht passiert. Wir haben gelacht, debattiert und ja getrunken. Aber auch für euch wird es jetzt Zeit zu gehen. Ja, es war wunderschön. Ja, es war wunderschön. Euch einmal die Woche in meinen Spotify-Vorschlägen zu sehen. Es ist vorbei, bei, bei Pink Sauce Zeit. Es ist vorbei, bei, bei.